Gold. Revue. Hörspiel von Jan Wagner. Komposition Sven Ingo Koch. Regie Leonard Koppelmann. Weil alles werden muss, entstand auch ich. War da, als ich das Land vom Wasser trennte, die Kontinente sich wie große Hände von Wahrsagern über die Kugel schoben, noch unberührt und kristallin und blau. Hörte die Platten aneinander reiben und drücken, leise stöhnen, stieg mit Magma vom Kern herauf, erstarrte mit der Kruste. War da, als etwas zitterte, das Leben in die Amöben und Bakterien fuhr, benötigte nicht Licht noch Sauerstoff zum Überdauern, brauchte keine Teilung von Zellen, um ich selbst und ganz zu sein. Wer spürte, wie sich erste dünne Wurzeln ins Erdreich wagten, nebenan Garnelen und Schwämme durch die Ozeane schwebten? Wer ging den ganzen Weg, verschluckt, verzehrt von einem Quastenflosser, durch den Leib hindurch und kehrte unversehrt zurück, um noch ein bisschen mehr zu glänzen, während der Quastenflosser längst verschwunden war. Ich schwamm mit Knorpel und mit Knochenfischen, stieg mit dem Land an Land, auch ohne Flosse und Fuß, ging ohne Zehen durchs Gestein, zog meine Adern durch Granit und Erz, sah auf zur Uhr, zur rasenden Mechanik der Sternbilder im Schwarz, sah, wie die Meteoriten näher kamen und die Krater zu Tälern wurden, üppig, grün und fruchtbar. Die Grille sang nah bei, die Grille schwieg in ihrem Schiefer, und ich selber schwieg, wenn neben mir ein steinernes Gewitter aus Stalagmiten plötzlich niederging. Ich lauschte Selbstgesprächen, Regenwäldern nach einem Regen, wartete und spürte im Dunkel, wie sich wahre Kathedralen von Echsen über mir erhoben, wie sie sich hungrig durch Prärie und Urwald schoben, bevor sie in ein Nichts zusammensanken, mitsamt den Wäldern und Prärien verschwanden. Vernahm den kalten, feineren Gesang der Gletscher, riesenhafter Eismollusken, auf ihrem Weg vom Norden zum Äquator und wusch mich badete im klaren Wasser, das übrig blieb von ihnen, zog mit Bächen zu neuen Flüssen und mit neuen Flüssen zum Meer, zog mit den Strömungen des Meeres, verteilte oder konzentrierte mich ganz nach Belieben, löste, ballte mich und kletterte mit Muscheln und Fossilien über die Wolken, stieg mitsamt den Alpen und dem Himalaya zur dünnsten Luft empor, derweil die Erde bebte, hörte den ersten Atemzug der ersten Lunge, war nicht weit weg vom nackten, bleichen Wurf, den Zitzen und der Milch vom Höhlenbär, der müde bis ans Ende eines langen und dunklen Ganges kroch, nur um als Haufen von Knochen zu erwachen. Neben mir verwesten Mammuts, gerade erst gewöhnt an den absurden Anblick eines Säbelzahntigers, sah ich Wesen sich im Frack aus Haaren kreischend durch das Astwerk schwingen, das Feuer hüten, Axt und Rad erfinden und eine Reihe von Imperien gründen. Doch bin nach dieser winzigen Sekunde noch immer einfach da, liege im flachen Gewässer dieses Flusses, nah am Ufer, und warte auf den Mann, der daran denkt, ein Sägewerk zu bauen. Zahlen murmelnd im Pfad entlang kommt, dann die steile Böschung hinunterrutscht, noch den Geschmack von Kaffee und dicken Bohneneintopf auf der Zunge. Mit allen Gliedern bei der letzten Nacht und einer Frau. Und warte, bis er unten am Fluss steht. Irritiert ins Wasser blickt, mich erst für eine Reflexion von Licht hält. Ein Sonnenfunkeln auf der Oberfläche. Warte geduldig, bis er seinen Ärmel zum Ellenbogen schiebt, sich endlich hinkniet, die Hand ins Wasser steckt und blinzle ihn an. Psst, es ist Gold. Sieh her, und so gelb wie nur Gold sein kann, es wiegt schwer in der Hand. Liegt schwer auf der Hand. Es ist kalt wie nur Geld. Nur ein Colt sein kann. Wickle es aus und befühle es. Weich wie Zinn, aber holder als Zinn. Weil es Gold ist. Siehst du? Der Abdruck der Zähne, die meine sind. Weil es meines ist. Es ist Gold, Herrgott, aber sag es. Nicht weiter als bis zu den Hügeln da hinten, auf denen die Wolkenschatten grasen, über den Fluss hinweg, in dem das ganze Land sich spiegelt, mit seinen Nadelbäumen und Truthahngeiern. Es ist das ganze Land mit seinen Schwarzeichen und Pinien, den Felsen und den Stinktieren, mit seinen gelben Gräsern, über die ich meine Herde treibe, getrieben habe. Denn wenn es wahr ist, ist es wahr und das Herdentreiben vorbei. Ich sah es an seinen fiebrigen Augen, am flackernden Blick. Da ist mehr im Land als die Hügel und Pinien, mehr als das Vieh auf den Weiden. Der Fluss ist nicht einfach der Fluss und sein Wasser nicht Wasser. Die Erde ist mehr als die Erde, der Sand als der Sand und das Wasser ist nicht nur für Katzenfische und nicht nur zum Trinken geeignet. Ich sage es dir, nur dir. Darum reibe es, hörst du niemandem unter die Nase, weiser Bengel. Wirft mir den Dreschflegel hin, knüllt die Schürze zusammen und schmeißt sie mir vor die Füße, macht eine freche Geste und sagt, pfeif ich drauf, habe das nicht mehr nötig, zähl deine Körner alleine. Das war gestern Vormittag. Und so stehe ich jetzt vor meinem Hof und blicke auf die herrlichen Wiesen und Felder ringsum, über die der Abendwind hinwegstreicht und die in diesem späten Licht aussehen wie gedengeltes Kupfer. oder gar wie das, was unter den Ähren wachsen soll und für Brot nicht geeignet ist. Ich werde es selber sehen müssen, es versuchen müssen. Denn wenn es stimmt, so flickt es mir das Dach und rettet die Scheune. Und ich bete nur, dass der Grünschnabel sich zu beherrschen versteht. Denn eine solche Sache, eine solch ungeheuerliche Sache, spricht sich doch allzu schnell her. Rum für alle! Oder Whisky, verdammt nochmal, weil ich stinkreich sein werde, weil es mir aus den Ohren und den Augen und aus den Nasenlöchern herausglänzen wird. Selbst anderswo wird es leuchten. Keine dunkle Stelle mehr an meinem desertierten Paradekörper. Merkt euch das! Na, ihr werdet noch meine Nuggets kraulen, Freunde. Du da, gieß noch mal ein. Ja. Wassersuppe und Brotkanten nicht mit mir. Eure Gewehre könnt ihr allein putzen. Und die Stiefel schrubbt ihr euch schön gegenseitig. Keine Uniform für mich, Herrschaften. Wir reden von Samt und Seide. Von maßgeschneidertem und hohen Hüten. Schenkt nach! Yeah! Anfassen dürft ihr dann mal, mir über den Luxusanzug streichen. Und jetzt Prost, ihr Jammerlappen, auf Dr. Krösus und Professor Röfke! Aber denkt nicht daran, mich auszuhorchen, es mir nachzumachen. Nicht, dass ihr auf dumme Gedanken kommt. Das ist ein Geheimnis, und zwar mein Geheimnis, ihr braven Sonntagsseelen. Also, haltet mal schön den... Rand voll, bis oben hin war er. Und hier in der Gegend hatten wir ihn noch nie gesehen. Wir schlugen drei Kreuze, wuschen die Hemden und spuckten aus. Ein Fremder. Trotzdem, wer aus dem Mund stinkt, kann dennoch die Wahrheit sagen, nicht? Vielleicht ist etwas dran an der Sache. Doch versprich mir, falls ja, dass du schweigst wie ein... Graben, waschen, schürfen, graben, waschen, schürfen. Was könnte denn einfacher sein für einen wie mich mit einem breiten Kreuz wie diesem? Kinderkram, Mädchenspiele, nichts als ein munterer Ringelreihen. Vergleicht man es mit dem Schmieden des Eisens Tag ein und Tag aus, den Befeuern der Esse. Den Amboss kannst du ruhig geschenkt haben, den Mama auch. Alles andere aber, was ich dir sagte, nicht wahr? Das Blei. Unter uns Matrosen, mein Junge, da war keiner, der die See nicht geliebt hätte. Aber als die Gerüchte 7 Häfen weiter südlich zu uns an Bord drangen, gab es Gespräche über nichts anderes mehr. Beim Segelsetzen und Plankenschrubben, beim Abwasch und nachts in den Hängematten. Und als wir dann einliefen in die Bucht hier, da dauerte es nur ein paar Minuten, bis das Schiff sich geleert hatte. Bis auf die letzte Ratte und den letzten Leichtmatrosen. Ich weiß einen Weg. Und ich kenne eine Gegend. Und einen wie dich kann ich dabei schon brauchen. Aber, mein Freund, damit hältst du fein hinterm... Bergström, der Name. Tag auch. Ich hatte Spaten bestellt, Hacke, Eimer und Sieb. Da legen Sie auch eine Wolldecke und ein paar Zündhölzer dazu. Und einen großen Hut. Ob ich dorthin will? Aber ja, selbstverständlich sollte man sich eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen lassen. Das Glück ist ein scheues Tierchen, mein Guter. Als Letzter sollte man nicht gerade dort ankommen und allzu viele unserer verehrten Zeitgenossen sollten auch nicht mit von der Partie sein. Also... Lassen Sie die Katze nicht allzu schnell aus dem Sack. Und pack auf den Wagen und los! Das Haus steht auch im kommenden Frühling noch. Und wenn nicht, so bauen wir ein neues, ein noch geräumigeres Haus. Es ist doch alles ganz einfach. Also legt eure Sachen zurecht. Bereitet euch vor, beeilt euch und fallt vor allen Dingen nicht auf, wenn ihr sprecht mit den Nachbarn, sonst sickert noch... Etwas durchwachsen, die Bilanz, schon seit Jahren. Und Arbeiter findet man auch kaum welche, alle fort. Wer kratzt mir den Rost von den Maschinen? Wer schmiert mir das Öl auf die Kurbelwellen? Sollen alle reisen und reich werden, nur ich selbst fege den Staub in den Lagern zusammen? Nein, morgen, spätestens übermorgen, bleibt das Fabriktor zu, das ist beschlossene Sache. Aber, liebster Bruder und Ratgeber, gibt ja nichts. Preiswerter ist nur der Tod. Man braucht dort nicht viel, und das Wasser fließt ohne dein Zutun von den Bergen herab. Nur das bisschen Werkzeug, den Mumm in den Gliedern, die Kraft der eigenen zwei Arme und eine gute Adresse, einen Namen, etwa diesen hier. Aber all das wirklich nur unter der... Hand aufs Herz! Kommst du mit oder nicht? Alle sind doch schon unterwegs. Massen von Menschen. Jeder mit Spaten, Hacke, Bratpfanne, Topf, Deckel, Schale, womit sich nur graben lässt. Die Erde umwühlen lässt mit Flaschen, Fiolen und Tabakdosen, mit Fässchen und Destillierkolben gar. Mit Feuerschaufeln und Schuhen, Hacken und Stangen. Notfalls mit nichts als den eigenen Fingern. Massen sind es doch schon jetzt, wie gesagt, mit Strohhüten auf dem Kopf Richtung Westen, auf den Lehmstraßen, all den staubigen Pfaden und... Wegen nichts und wieder nichts die Redaktion räumen? Nie im Leben, dachte ich. Aber es ist ja nicht nichts. Das versicherten unsere eigenen Schlagzeilen, als es noch Schlagzeilen gab. Die Papierstapel, die verstummte Druckerschwärze. Und nicht ein Finger an einer der Schreibmaschinen, die auf den langen Tischen hocken, wie schlafende Hühner auf ihrer Stange. Willst du hierbleiben und Däumchen drehen? Ich nicht, aber still. Der Herausgeber hält noch immer verbissen die Stellung in seinem Büro. Also bloß nichts für... Ratenzahlungen, Schulden, dem Pfennig umdrehen, am Hungertuch nagen, knapp bei Kasse sein, in der Klemme sitzen, auf den Hund kommen, von der Hand in den Mund leben, auf keinen grünen Zweig kommen. Kommt dir bekannt vor, oder? Soll ich fortfahren? Schluss damit und auf! Aber halte dies, lieber Vetter, um Himmels Willen unter der... Decke noch das Kind zu. Dann reden wir. Wenn es schläft, dann reden wir. Wenn es ruhig atmet. Denn es soll doch zur Schule gehen. Und es soll doch satt sein, nicht wahr? Und ein Studium doch auch. Ein Jahr ist nicht lang und noch bin ich da. Reden wir. Und sei, wenn wir zu reden aufhören, einstweilen bitte so stumm wie ein... Fischer wird man, weil der Vater es war und vor ihm dessen Vater und vor ihm dessen Vater... Und ihr mögt es auch wieder sein, doch muss man jetzt andere Netze auswerfen. Es gibt dickere Karpfen zu fangen. Das Boot muss an Land. Es hilft nichts. Aber Kinder, Kinder, hängt das nur nicht an die große... Glocken läuten, gestärkte Tischdecken, der Duft von frisch gebackenem Brot, der kleine Weiher hinter der Schule. Ich werde all das vermissen. Und dich, Marie, vor allem dich, deine Stimme, dein liebes Gesicht. Aber ich kann dir doch schreiben. Ich werde dir ja schreiben, wann immer es mir möglich ist. Und du behältst mich im Herzen, lässt mich weiter darin wohnen und mein Feuerchen entzünden, nicht wahr? Und du wirst an mich denken, wie ich an dich, Marie. Und den Ring hast du auch... Und ich habe dein Bild bei mir. Immer. Und was wir nicht heute tun, das tun wir in einem Jahr. In zweien. Und die Feier wird nur umso prachtvoller werden. Und die Freude nur größer. Und es muss ja sein, Marie. Es geht doch nicht anders. Denn wollen wir in 50 Jahren wirklich sagen, wir hätten es auf uns nehmen müssen? Uns gedulden sollen? Denn all das, Marie, ist ja wirklich, ist keine Legende und keine Fata Morgana, kein Märchen, ist kein Hirngespinst und nicht das Ungeheuer von Loch. N'est-ce pas? Je l'écoutais aussi. Ainsi je plie bagage et je me mets en route. Tout de suite, sans tarder. Und in den Gärten fallen überreif die Äpfel und Birnen von den Bäumen. Und der Salat verkümmert in den Beeten. Die Schmiede schweigt, die Walzen stehen still. Das Korn, das in den Speichern liegt, verfault. Die Kühe brüllen auf den Weiden, bersten von Milch und in der Bucht die Hundertschaft von Schiffen leer mit ungelöschten Waren, in denen höchstens noch der Kapitän betrunken in der Koje liegt und flucht, während die Hügel, übersät von Zelten und eilig aufgebauten Lagern sind, man in der ganzen Sierra nur das Klopfen der Spaten hört, das Pochen und das Picken der Hacken, das der Wind herüberträgt. Das Klopfen und das Picken und das Pochen. Und dann den Wind. Den Wind, den Wind, den Wind. Ich schaufle den Sand. Ich führe den Spaten. Schiebe die Karre. Ich schärfe das Beil. Ich gehe dir zur Hand. Ich will es dir raten. Ich kratze und scharre im Stehen und Sitzen. Ich schnitze den Keil. Schwinge die Hacke. Ein Schuften, sich placken. Ein Rackern und Schwitzen. Ich schleppe die Kisten. Ich trag die Geräte auf staubigen Pisten. Ich harke und jäte. Ich wege und wiege. Ich flehe und bete. Ich säge und siebe am laufenden Band. Ich spritze und spüle. Schaufle den Sand. Derweil ich körbeweise Erde schleppe. Im Auge Schweiß und auf der Zunge Steppe. Ich buddle und wühle. Ich taste und fühle. Ich schaufle den Sand. Ich schaufle den Sand. Ein Ziehen und Schieben. Im Sitzen, im Stand. Mit Hacken und Hieben. Hacken, Hieben. Ich halte manchmal inne. Blick ins Land. Und denke, schön, wenn man's recht betrachtet, nicht aus dem Schotter und Staub heraus. Und wie herrlich es sein wird, denke ich, nicht mehr zu graben, zu waschen und zu schürfen, sich nicht länger zu mühen, dieses Land zu durchwühlen und zu unterhöhlen, sondern es Land sein lassen zu dürfen. Einfach nur da zu sein. Zu sitzen. Und zu zehren vom Reichtum, der nicht ausbleiben kann. Um mich versammelt die Frau, meine Kinder und Enkelkinder. Die Hügel, die sich mit dem Schaukelstuhl jenseits der Veranda sanft heben und senken. Atmen. Atmen. Auf dem Tisch. Die kühle Limonade. Im Gebüsch die Zitronenfalter. Und ich sehe die Canyons. Und die schimmernden Anhöhen mit ihren Schwarzeichen, den Blauhären und den Berglöwen. Sehe den Dunst aus den Kiefernwäldern steigen mit ihrem Harzduft. Und alles liegt da wie unberührt, nie ausgehoben. Kein bisschen zerfurcht und kaputt. Ich schippe den Schutt. Ich schaufle den Sand. Ich fülle die Schale. Und das bis zum Rand. Ich führe den Spaten. Ich trage Urale ab. Häufe Karpaten. Ich stoße und male. Ich sammle und packe. Ich schwinge die Hacke. Ich siebe den Schlamm und filtre die Schlacke. Ich schwinge die Hacke. Ich stopfe den Damm. Und alle mit Flanellhemd. Lederjacke. dem Hut mit der breiten Krempe überm Gesicht, das immer im Halbschatten liegt. Den Stiefeln mit den hohen Schäften, den breiten Gürteln und den Handschuhen. Und wenn ich uns so ansehe, kurz zu Atem komme, scheint mir, wir spiegeln einander mit unseren Hüten, Stiefeln, Hemden und den langen Bärten. Es sind ein wahrhaftiges Spiegelkabinett aus braun gebrannten Gesichtern. Mein Gegenüber ist ich und tut, was auch ich zu tun glaubte. Und ich bin er und schleppe gar nicht den Schotter, wie ich dachte, sondern löte den Eimer. Ich schleppe den Stamm. Ich schaufle noch immer. Ich steche den Spaten. Ich schwinge die Hacke. Ich siebe den Schlamm, um dann in den eisigen Fluss zu warten. Die Kälte am Bein und die Sonne im Nacken. Mir schmerzen die Hände. Ich gehe vor die Hunde. Die Knöchel verstaucht. Gerädert. Geschlaucht. Ich schaufle den Sand. Reserven verbraucht. Die Arme verbrannt. Ach, am Daumen die Blase. Den Schorf auf der Nase. Der Kiesel im Schuh. Ach, geschwollen der Zeh. Und über uns das Hungermobile der Geier. Der Geier. Und immerzu die raue Natur. Schlamm. Skorbut. Die Pocken. Die Ruhe. Und ach, wie weh mein Rücken tut. Und wie verteufelt weh der Rücken tut. Noch jung und doch schon rauer als ein Dachs in seiner Höhle. Hab selbst im Sommer Eis im Bauch, bin nass bis auf die Seele. Ein Sierra Wind als kaltes Zelt und Staub. Mein Schatz ist dieser Löffel, ein Klavier geb ich zurück. Die Decke, die aus Wolle ist, mein letztes Möbelstück. Wie Chili-Bohnen. Was abends abgewogen wird, ist weder noch weder. Mein ganzes Hab und Gut steckt hier im Beutelchen aus Leder. Man wäscht den Fluss nicht. Mäuse groß wie Chilibohnen. Und ich sage euch, meine Brüder, seid enthaltsam und sündigt nicht mehr, denn ich es täte. Haltet Maß nach meinem Maß und lasst euch nicht versuchen von den anderen Versuchern. Widersteht der großen Hure. Geht hin und haltet euch an die Gebote, als da wären: Du sollst noch vor deinen Stiefeln in zwei Ave Maria steigen, die sich anfühlen wie maßgefertigt und in denen du springen und tanzen könntest. Du sollst nicht über deine linke Schulter spucken, weil das Aberglaube, und nicht in deine Hände, weil das ekelhaft ist. Du sollst an Wolken denken, wenn du Wolken siehst, und nicht an weiche Betten und die Körper darin. Du sollst den Klingelbeutel, den man dir hinhält, nicht leer lassen, weil die Leere den Wind anzieht. Und der Wind der Zorn Gottes ist und ein riesenhaft aufgeblähter Sturmesbeutel dich heimsuchen und hinwegfegen wird. Und haltet den Sonntag in Ehren, meine Brüder. Auch wenn jeder Tag gleich sein mag für euch, ein einziger Tag für Tag, mögt ihr euch stumpf durchs Jahr graben und keine Ahnung haben, ob es ein Donnerstag ist oder Freitag, auch wenn all die Wochen und Jahreszeiten des Herrn an euch vorübergleiten, aber achtet doch darauf, meine Herde, nicht von Lämmlein, sondern von struppigen zähen Bergziegen, dass nicht der heilige Sonntag euch wie all die anderen Tage der Woche durchs Sieb rinnt. Hört ihr? Hört ihr? Der große Wagen steht im Norden. War Mittwoch erst gestern? Der Schütze im Osten. Der Montag kommt morgen. Ein Mond ist im Westen. Er scheint schon zu rosten. September wohl. Oder schon Mitte Oktober? Weil nie ein Brief kommt, mache ich mir Sorgen, Marie, dass du mich vergessen könntest. Hat dir ein anderer Mann schöne Augen gemacht? Nicht etwa der Siebenblöd vom Gemischtwarenladen an der Ecke? Der schäbige Dreckskerl. Hörst du, du musst stark bleiben, Marie, und fest an mich glauben. Mir geht es recht gut. Aber einen hohlen Bauch hat man von all den Löchern, die man aushebt. Es ist ein ständiges Magenknurren mit einem Echo, das von der Magenwand vielfach zurückgeworfen wird, bevor es endlich etwas gibt. Ich putze den Tisch. Ich brühe den Tee. Ich schuppe den Fisch. Aus Gras ein Salat. Das Wasser dampft schon, die Glut ist längst rot. Ich koche Kaffee. Ich backe das Brot. Genau wie meine Mutter es tat. Hier ist die Suppe. Leute, esst. Wir bitten, Herr, um deinen Segen. Als ob man einen Seufzer kaut. Gehaltvoll wie ein Nieselregen. Kaum umgerührt und schon verdaut. Das Brot ist leicht wie ein Wespennest. Wir kauern. Kauen schweigend. Und ich sehe die Freunde, diese Zufallsgemeinschaft mit geschwollenen Augen, die Schaufel und Sieb und eine große Hoffnung zusammengeführt haben aus allen Himmelsrichtungen. Wie sie malmen, mampfen, reglos vor Erschöpfung. Dass nur die gewaltigen Bärte sich zum Malen und Stampfen der Kiefer bewegen. Bärte, wie müde tanzende Büsche, in die ein Wind fährt, um darin zu kreisen. Zu kreisen. In meinem wohnen schon zwei Eulen. Zum Nachtisch nur Kojoten heulen. Ich richte das Bett. Ich spüle den Topf. Ich wische das Brett. Ich nähe den Knopf, damit er auch hält. Ich scher dir den Kopf. Ach, wird ich gestriegelt und gekämmt? Ich wasche das Hemd. Ich fege das Zelt. Ich reiche das Fett. Das Fett für die Nacht, die Stiefel zu fetten. Für Nächte, die kalt sind wie Brunnenketten im Winter. Freunde, kommt näher, rückt zusammen, weil man ja traurig wird und weil die Traurigkeit frieren macht. Nächte, in denen die Lagerfeuer über die gesamte Sierra verteilt sind, als würde unsere Dreiergemeinschaft vervielfacht, hundert, ja tausendfach zurückgeworfen von den Hängen und aus den Tälern. Und dort, wie hier, holt einer die Mundharmonika heraus, ein anderer die Maultrommel. Und hier, wie dort, will man erzählen, sich sehnen, denkt man an das, was man hatte und nicht wusste, dass man es hatte. Ich denke an den Bücherschrank und wie man Schmetterlinge fängt. Der Hecht biss an, der Schwimmer sank, Schwimmer sank. Und les die alte Zeitung aus der alten Welt. So oft, bis sie in Fetzen hängt, bis alles auseinanderfällt. Bis alles auseinanderfällt. Ich rieche noch den ersten Schnee. Seinen Rasen sprengt. Am Ostersonntag, Lammkarree. Und lest die alte Zeitung aus der alten Welt. So oft, bis sie in Fetzen hängt, bis alles auseinanderfällt. Bis alles auseinanderfällt. Ein Brunnenschacht, die tote Ratte. Ein Körper, der zu deinem drängt. Ich weiß noch, wie aus der alten Welt. So oft, bis sie in Fetzen hängt, bis alles auseinanderfällt. Bis alles auseinanderfällt. Und es wird sein ein Heulen und Zähne klappern. Wenn ihr nicht Acht gebt auf eure unsterblichen Seelen, meine ärmlichen Brüder, eure Seelen, auf denen schon ein winziger Fleck in alle Ewigkeit sichtbar sein wird für jenen, der alles sieht, wie ein riesiges, unbestechliches Reinigungsunternehmen. Eure abgetragenen und ausgeblichenen Seelen, die ihr nicht flicken und nähen könnt, die sich nicht waschen und schrubben lassen, wie jene Schweiß- und Sorge durchwirkten Flanellhemden, die, während ihr unter den Decken liegt und eure Leiber von einer sündigen Seite auf die andere wälzt, leidlich sauber von den Zeltstangen hängen, triefend nass und immerzu tropfend, tropfend. Und so fordert die Schuld, meine Brüder, so fordert das Wasser. Tribut. Nämlich den Schlaf. Tribut. Den Schlaf. Tribut. Den Schlaf. Den Schlaf. Geliebte Mutter. Ich schreibe dir, da alles ruhig geworden ist, bevor ich den Kerzenstummel lösche und selber unter die Decke krieche. Denn vor Tagesanbruch heißt es aufstehen, auch wenn die Knochen schmerzen und der Rücken krumm ist. Und mit dem ersten Licht geht es weiter, weiter. Ein schwächerer Mann täte gut daran, gleich sein Grab zu schaufeln, statt nach Gold zu suchen. Es ist eine Einsamkeit hier. Trotz der anderen Männer. Weil so viel Heimweh in jedem von uns steckt. Man ist randvoll damit, bis zur Nasenwurzel und drüber hinaus. 150 Eimer Erde für eine Unze Zukunft pro Tag. Das ist arg. Und die gequetschten Finger, die Blasen am Ballen, die verstauchten Knöchel, gebrochenen Rippen. Den Tee muss man mit viel Zucker trinken. Das gibt Kraft. Auch wenn die Zähne darüber verfault sind. Das sind keine Kleider zum Wechseln. Und wirklich, die Haare sind grau geworden. Verzeih. Wir haben kalte Asche auf dem Haupt und tiefe Falten im Gesicht. Wind und Wetter züchtigen uns Tag für Tag. Das Land verbraucht die Menschen schnell. Nirgendwo sehen junge Männer so alt aus wie hier. Ich weiß nicht, ob dieser Brief dich erreicht. Du würdest mich nicht erkennen, Mutter. Gib mir den Puder zurück, du Viech. Erst wenn du meinen Lippenstift herausrückst, Moorhexe. Oh, du hättest ihn sehen sollen. Wie viele Steigerungsformen von hässlich gibt es? Egal, es müssten sicherlich ein paar mehr sein. Oh. War wirklich so schlimm? Schlimmer noch. Schlimmer noch? Ich sage dir, der Knabe ist derart hässlich, dass er sich, wenn ihn der Durst überkommt, von hinten an die Wassertonne anschleichen muss, damit das Wasser nicht abhaut. Boah. Ja, sobald sein Schatten sich darüber schiebt, zack, nimmt alles Reiß aus. Abgerissen und alt sind sie alle. Und die ganzen jungen, frischen aus dem Osten brauchen auch nur wenige Monate, bevor sie sich als ihre eigenen Großväter in den Schlaf singen können. Die schlotternden Hosen. Die speckigen Ledergürtel. Die Flicken überall. Die filzigen Zotteln. Und wie sie dich durch das Buschwerk der eigenen Bärte hindurch anstarren, wenn sie sonntags aus ihren Löchern kriechen und zu uns in die Stadt wanken. Wirklich, es war, als wäre mir eine Fee erschienen. Ich hätte mich kneifen mögen, als sie aus dem Hinterzimmer in die Schankstube schwebte. Raffinierte Schminke, der funkelnde Schmuck auf der weißen Haut und all das in einem Kleid, das knisterte wie alle Versuchungen auf einmal. Oh, dachte ich, dachten alle im Raum. Und man hätte einen Biber seufzen hören. Sie wenigstens einmal kurz berühren zu dürfen. Diese Schlapphüte. Der Schweißgeruch, der sie schon von Weitem ankündigt. Wie den du weißt schon, der Schwefel. Lehmteufel. Sonnenverbrannt. Mit Mundgeruch. Auf Wiedersehen, letzter Tag. Dreck verkrustet. Mit klobigen Stiefeln. Da lobe ich mir unseren Chef. Ah, ja, italienische Schuhe. Das Eldorado begrüßt Sie, meine Damen und Herren. Treten Sie ein und halten Sie Ihre Geldbörse so locker wie möglich. Und dabei müssen Sie ja, nicht wahr, einmal durchaus ansehnliche Burschen gewesen sein. Von überall her. Einer Kaufmann, einer Bauer. Ein anderer, Kapitän, stell dir nur vor. Jetzt ist jeder Herr sein eigener Diener. Und jeder Diener ist sein eigener Herr. Der Anwalt stinkt genauso wie der Feldarbeiter. Und der Dreck wandert von den Fingernägeln des Notars zu den Fingernägeln des Uhrmachers. Wie schwierig und wie hart ihre Hände sind. Fassen dich an, als wärst du ein Spaten. Und wollen doch nur in dir graben. Schämt ihr euch nicht? Mary Baloo. So ist es. Und ihr Mädchen solltet euch wirklich ein bisschen zusammenreißen. Oh. Habt lieber ein bisschen Mitleid mit den armen Seelen. Sie haben es, weiß Gott, schwer genug da draußen. Oh, Mary Baloo, die Gute. Oh, Mary Baloo, die Barmherzige. Ach, papalapap, aber ich mache mich nicht lustig. Ich versuche immerhin nicht nur von ihnen zu leben, sondern ihnen auch das eigene Leben ein kleines bisschen leichter zu machen. Wir doch auch. Wir erleichtern sie um so einiges. Wer bei mir war, geht immer etwas leichter hinaus. Ach, Betty. Dolly. Dolly. Betty. Ja, egal. Ihr seid auch nicht viel anders als sie. Ihr habt nur keine Bärte. Oh. Noch nicht. Oh. Ansonsten ist das Einzige, was euch von ihnen unterscheidet, ein hauchdünner Film von Parfum. Da fiele mir aber noch anderes ein. Dann erzähl doch mal, Mary, was du so machst, was wir nicht machen. Ich koche Seife, backe Apfelkuchen und fülle Salz und Pfeffer in die Streuer, Senf in den Topf, verbitte mir das Fluchen. Tief durch und mahle Kaffeebohnen, streich Betten glatt, die frisch sind und nicht teuer, und schone die anderen nicht. Scheuche Schweine, die sich in die Küche verirren und das Muli hacke an. Wo's Not tut, biete heimische Gerüche. Seht ihr die Vasen mit? Ich möchte ein Ei kaufen. Das macht 4 Unzen Goldstaub. 4 Unzen? So sind die Preise. Eier sind rar und wollen auch erst mal gelegt sein. Und der Käse? Ich möchte feiern. Wie viel kostet ein Stück von dem Käse dort? 6 Unzen. Noch teurer. Schon. Aber wenn Sie 3 Stücke vom Käse nehmen, zahlen Sie nur 15 Unzen und kriegen ein Ei gratis mit dazu. Das ergibt doch keinen Sinn. Man nennt es Wirtschaft, mein Junge. Ich weiß genau, dass ein Ei vor ein paar Tagen noch einen Bruchteil dessen gekostet hat, was sie jetzt verlangen. Und zum Smaragd ist es in der Zeit nicht geworden. Und das Huhn nicht zum Einhorn. Ich habe keine Zeit, um sie in die Feinheiten von Angebot und Nachfrage einzuführen. Der Krapfen dort. 6 Unzen. Die Limonade. 7. Verzeihung, 8. Die Tafel Schokolade dahin. Für 20 Unzen zu haben. Geben Sie mir das verdammte Ei. Gerne. 9 Unzen. Was? Die Kurse schwanken. Die Kurse schwanken? Die Kurse schwanken, als wären sie trunken. Die Kurse schwanken und tanzen, als wären sie berauscht. Und sie dürfen es ja auch sein, denn alles gedeiht und ist prächtig. Und man möchte sich einhaken bei den Kursen und mit ihnen walzern und schwofen und sich wiegen und beglückt über das Parkett fegen, das frisch gewienert glänzt und bis in eine ganz und gar lichte Zukunft hinein verlegt ist. Ein Fisch gräht bis zum Horizont. Man kann endlos trinken und schwanken und tanzen über dieses Parkett hinweg und hinein in die geigenzupfende Zukunft. Tage von Tüll und Samt. Eine Zukunft, in der sich alles ankaufen und verkaufen lässt. Es wird ein schwunghafter Handel sein, nicht nur mit Eiern, Käse, Whisky und Limonade, sondern mit Seidenwäsche, Mokkatassen, Badewannen aus Marmor und Duftölen, mit Flamingos und Glockenspielen, Leopardenfellmänteln, Silberbesteck und Murano-Glas, mit Kutschen, Häusern, ganzen Straßenzügen und Quartieren, das ganze Leben, ein einziges riesiges Lagerhaus. Ein gigantischer Marktplatz, auf dem sich alles verhökern, verramschen, verscherbeln, feilbieten lässt. Aufpreise und Sondertarife, Hochkonjunktur. Und diese unbeholfenen Pionierstädtchen auf ihren Holz- und Verandakrücken werden zu wahren Städten, werden zu Metropolen, die die Wälder schlucken und die Ebenen bedecken und glitzernd und schillernd die Hügel unter sich verschwinden lassen und mit den Städten wachsen und wachsen und wachsen und wachsen die Margen, ach! Und mit den Städten wachsen die Friedhöfe. Mit dem Lärm wächst auch die Stille. Aber die hört ihr nicht. Die nehme nur ich wahr. Für jedes Pfund Leben, Pracht und Herrlichkeit, das auf die Waage gehäuft wird, muss ein Pfund Tod und Schweigen auf der Gegenschale hinterlegt werden. Eure Städte wachsen nach oben und leuchten. Mag sein. Meine Kapitale aber wühlt sich durch den Grund und wächst in der Erde und ist ganz und gar dunkel. Ihr werdet sie besuchen und keinerlei Schwierigkeiten haben, ein Zimmer zu bekommen. Mahlzeit inklusive, denn die seid ihr. Mögt ihr während eures Lebens vermögend werden, so werde ich mit eurem Ableben reich. Grabt nach Gold. Ich vergrabe euch, so erst wird ein Schatz draus. Ich sehe eure weißen Zelte in der Dämmerung zwischen den Bäumen und jenseits der Hügel leuchten wie Hunderte von Schädeln. Der Wind fährt in die Wälder und bringt das künftige Sargholz zum Schwanken. Der Specht beginnt bereits ein paar Nägel hineinzuschlagen. Oh, ich bitte um Verzeihung. Vergnügt euch noch ein bisschen in der Zwischenzeit. Sie wird nicht lang sein. Meine Damen und Herren, hereinspaziert! Hier finden Sie all das, was vom Herzen abwärts begehrt wird. Und ich rede durchaus auch vom Magen. Essen Sie! Es gibt Roastbeef und Apfelkompott, Zimtschnecken und Kartoffelauflauf. Und an guten Tagen hat das Schweinegeschnetzelte zu Lebzeiten nicht Nüsse im Erdboden verbuddelt. Kommen Sie näher. Nur keine Scheu. Das Eldorado bietet für jeden etwas. Am Anfang waren es nur 4 Pfosten im Erdboden und ein paar Bretter dazwischen. Aber das Schild überm Eingang leuchtete schon damals so verführerisch wie heute. Oh, der Geiger hat eben zu spielen begonnen. Der Tag neigt sich seinem Ende zu und alle dürfen dabei sein. Gräber und Händler, Zimmermänner, sogar der Zahnarzt, der von Camp zu Camp fährt. Ich ziehe jeden Backenzahn für sein Gegengewicht in Gold. Die Tische im Restaurant sind schon fast alle besetzt. Die Schüsseln und Teller dampfen. Doch wenn sie die Flügeltür aufstoßen, gelangen sie ins Herz des Ganzen, zu Bar und Salon, wo die gekühlten, klaren Schnapsgläser über den Tresen gleiten, wie beim Eisstockschießen, und die Kapelle auf der Tribüne zu rattern und scheppern beginnt, den Takt für die Herzen vorgibt, rascher und feuriger. Trinken Sie! Es gibt Whisky aus unerschöpflichen Reservoirs. Es gibt Bier und etwas, das die Farbe von Wein hat, für die Damen. Spendierst du mir einen? Für eben jene Damen, ich sagte es schon. Und die Spieltische sind eröffnet. Ich sehe den verehrten Herrn Bestatter im dunklen Dreiteiler aus bestem Zwirn schon neugierig durch die Reihen kreisen. Mit der Leichtigkeit eines Truthahngeiers. 60 Tische sind es insgesamt. Und an jedem stehen zwei kleine Wagen. Eine für Sie und eine mit ganz besonders raffinierter Einstellung für den Croupier, dem Sie völlig vertrauen können. Rot gewinnt. Wir bieten selbstverständlich Roulette, doch auch Blackjack, Faro und Monte sowie andere beliebte Kartenspiele, bei denen Sie das, was Sie unter der Woche beim Schürfen, Graben, Waschen mit schmerzendem Buckel verdient haben, mit heiter durchgedrücktem Rücken leicht verdoppeln, ja, verdreifachen können. Tod gewinnt. Und die Sofas sind bequemer als all die Erdlöcher, die Sie zur Genüge kennen nach all den Monaten, Jahren. Und der Tanz hat begonnen, der wilde Walzer vorbei an den Tischen, mitten durch die Tische hindurch, dass die Stühle kippen und krachen. Und dieses Kleid, das sie streift, ist tatsächlich aus Seide. Fühl mal. Ja, fühlen Sie ruhig. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, die Gemächer hinten im Haus sind wie gemacht für einsame Herzen. Die Öllampe ist heruntergedreht. Die Betten sind äußerst geräumig und verlieren bis zum Morgen rein nichts von ihrer Weichheit. Der Morgen aber wird eine harte Landung. Und ich sehe euch zu bei eurem Treiben und sage euch, ein Jahr hat in diesem Land nicht mehr als 312 Tage. Und nur 6 Tage in der Woche, denn den Sonntag habt ihr abgeschafft. Der Sonntag hat euch verlassen. Ich sage euch, der Sonntag hat sich hinter die Berge im Osten zurückgezogen und wartet jenseits der Grenzen darauf, dass man ihn wieder einlässt in diese gottlose Gegend. Da zecht ihr und kauft euch vergessen bei Handlangern des ewigen Widersachers. Da sehe ich euch saufen und huren, gezinkte Karten dreschen und Würfel schleudern mit fiebrigen Blicken. Nehmet zur Kenntnis, wie ihr allen Schwüren, die ihr gabt, allen Versprechen abtrünnig werdet. Oh, der Sonntag hat dieses Land verlassen und mit ihm alles, was die Seele zusammenhalten soll. Und nun denkt jeder nur ans eigene Wohl, wenn auch nicht ans eigene Heil. Ich klage um euch, meine Brüder. Nun heißt es, jeder für sich selbst allein. Doch der Teufel, sage ich euch, der Teufel für euch alle! Wer ständig in der Erde wühlt, braucht Trost und eine warme Hand, ein kühles Glas. Hinweggespült für eine Nacht den Schmutz, den Sand. Was sie mit ihren Nuggets tun, geht keinen das Geringste an. Ein Bier noch. Das frittierte Huhn. Man muss doch feiern, wenn man kann. Wer will schon Adel sein statt kein? Die Dünne oder doch die Dralle? Heute ist gestern, morgen, heute. Ein neues Spiel mit alten Karten. Und ständig kommen andere Leute und setzen sich dazu und setzen noch Fleisch. Jawohl. Und Schnaps. Genau. Ein etwas, um den Hals zu netzen. Er sagt, er wolle mich zur Frau. Ein Esel. Sünder. Armes Schwein. Das Niederlande. Foxtrot. Swing. Ein Höllentanz. Ein starkes Stück. Ich setze den Verlobungsring. Du kriegst ihn sicher gleich zurück. Du machst aus dem einen Ring gar zwei. Würde ihr zwei sehen, du und ich. Die Kalbsbrust. Und Kartoffelbrei. Nur einen Trumpf. Nur einen Stich. Ein großes Ja und niemals Nein. Wer zahlt, zahlt bar. Und auf die Kralle. Komm her, mein Kleiner, nicht so zart. Noch einen Dings. Und einen Gin. Nimm deinen Fuß aus meinem Bart. Rihanna war Plü und mein Gewinn. Es läuft doch herrlich, lass es laufen. Musik und Kerzen. Raufen, tanzen. Muss noch was essen. Noch was saufen. Ich sehe lauter weiße Wanzen. Fress auf die Kleider. Zeig mir Bein. Gigantisch. Mir wird schlecht. Ich lalle. Nichts von Dauer ist, bin ich noch da und bleibe. Ob ich in den dunklen Bäuchen der großen Banken schlafe, in den Safes oder als edle Füllung von den Zähnen der toten Großväter bis zu den Zähnen der Kinder, Enkelkinder durch die Generationen wandere, von Grab zu Grab. bin in den Seen, im Erdreich, in den Bergen. Gut gegen alles, wie sie glauben. Gegen die Lepra und die Gicht, den bösen Blick und Grind. Helfe bei Rheuma, Gelbsucht, Ruhe und Ohrenfluss, bei solchen, die es mit monströser Wucht zu Boden gehen lässt. Ich halte Zauberer und Hexen fern, verstehe mich mit allen hohen Mächten, verziere Wohnungen von Göttern, Tempel und die Kassettendecken in den Kirchen. Schmücke die Finger und die Handgelenke der Allerschönsten und nicht ganz so schönen. Hänge am Ohr als Kettchen, an den Knöcheln, im Haar als Spange. Wer mit dem Skalpell aus mir zur Ader lässt, die Schwere schneidet und schröpft, muss keine Fleischesfäulnis fürchten. Unter den Mast gelegt, gewähre ich dem Seemann eine Weile Glück. Man schrieb mir Verwandtschaft mit der Sonne selber zu. Zog Galeonen auf den Grund der Meere mit schweren Bäuchen, wurde als Geschenk vor Krippen Neugeborener gelegt oder geraubt. Man überrascht mich manchmal in alten Kellern oder Brunnenschächten, nimmt weite Reisen auf sich übers Meer, um mich zu suchen, zu mir zu gelangen. Wo man mich findet, müssen ganze Völker zugrunde gehen. Lasse ich im Norden an Wert vermissen, hungern weiter südlich die Menschen, die mir doch im Innersten egal sind, gleichgültig. Was mich betrifft, sind sie im Grunde überhaupt nicht da. Sucht mich in Geisterschlössern, Ritterseelen am Grund vom Rhein, im Märchen, in der Sage, ich werde da sein. Warten. Habe Zeit. Rufus Brown hier. Es rechnet doch nicht mit einer Klapperschlange im Stiefel. Wer morgens noch vor Sonnenaufgang, noch ganz im Traum befangen, in Gedanken bei all den Lieben zu Hause mit dem linken Fuß voranschlüpft. Aber da war sie, hatte offensichtlich selber eher schlecht geschlafen, ganz mit ihren sich windenden, schuppigen, giftigen Träumen zu tun. Wie lang sie war, meine Guten. So lang. Würde jemand meiner lieben Mutter ausrichten, dass ich jeden Abend und jeden Morgen noch unter der Decke das Vaterunser aufgesagt habe, dass ich mir die Ohren gewaschen habe, zumindest jeden Montag, auch den Raum zwischen den Zehen, wo man so außerordentlich schwer nur hinkommt, dass ich nur einmal oder zweimal geraucht und nur bei besonderen Anlässen etwas getrunken habe, so wahr ich Robert Lamotte heiße oder hieß, ohne jemals wirklich betrunken zu sein. Ich wünschte, ich hätte den Hund noch einmal streicheln können. Marie, ich weiß, dass ich erst davon ausgegangen war, nach nur einem Monat oder zweien zurückzukehren. Dass aber aus dem einen Jahr, auf das wir uns schließlich einigen konnten, nicht nur 2 Jahre wurden, hatte doch seinen Grund. Denn was wäre all die Zeit denn wert gewesen, wenn ich mit leeren Händen und in einem derart dreckigen Aufzug bei euch vor der Tür gestanden hätte? Wir haben jeden Abend und jeden Morgen vorm Essen deinen Namen genannt, um den Klang nicht zu verlernen. Hielten sogar einen leeren Teller mit den unseren auf dem Tisch bereit, damit die Lücke sich nicht schlösse. Doch irgendwann wurde dein Name seltener genannt. und musste man sich anstrengen, etwas grübeln, bis er einem endlich einfiel. Und man dachte sich, warum eigentlich jenen ewig leeren Teller aus dem Schrank auf den Tisch und dann vom Tisch wieder in den Schrank stellen? Und so holten wir ihn erst wieder hervor, als ein anderer Mann vorbeikam, der auch tatsächlich aß und trank und die Gabel benutzte, der schmatzen konnte und aus dem vollen Bauch heraus lachte, den schrecklich weißen Teller dreckig machte, der tatsächlich Antwort gab auf Fragen. Doch fragte er mich etwas und die Antwort war meine. Das solltest du wissen, wer immer du bist. Ich heiße James. James Rice. Oder hieß doch einmal so vor langer Zeit. Hier unten, 6 Fuß tief in der Erde, bin ich doch immer noch Charles Ross. Das darf ich verdammt wohl behaupten. Auch wenn mich mein Bruder Leo in diesem Zustand, dieser Aufmachung, wohl kaum zu einem Drink einladen würde. Feucht genug ist es aber auch so. Und war es schon, als ich noch lebte. Denn der Fluss strömte bereits nach wenigen Wochen geradewegs durch einen hindurch. Selbst im Schlaf war sein Rauschen noch im kleinen Finger zu spüren. Und Fische schossen munter durch meine Träume. Alles war von der Nässe durchsetzt und trocknete nur, wenn die Sonne mittags am höchsten über der Sierra stand und leidlich abends am Feuer die nassen Strümpfe, das klamme Flanellhemd, das Gesuppe im Stiefel und die triefenden Hosenbeine, sobald man hinausstieg, was mir jetzt nicht mehr gelingen wird. Und so bleibe ich mit einem Dachs in seiner Höhle als einzigem Nachbarn ein paar Meter weiter weg und einer Krüppeleiche statt eines Gedenksteins. Und der Regen prasselt im Winter auf die Erde dort oben, dringt durch den Grund hinab und es regnet geradewegs durchs morsche Holz hindurch und rinnt von Knochen zu Knochen, versickert im endlosen Boden unter mir. Das wirst du nicht wissen können, Leo, wo immer du bist. Und falls du noch bist, und wenn ja, dann trinke ein Bier für mich mit, auch ein zweites, sofern du ab und zu noch an mich denkst. Weil ich es ja war, der den Rücken kehrte. Denn ich ging fort und kehrte nicht zurück. Und nun rinnt es von Splitter zu Splitter, von einer geborstenen Planke zur nächsten, ohne Widerstand durch meinen Brustkorb, Leo. Rinnt durch die Erde von Rippe zu Rippe und tropft. Tribut. Gold. Revue. Hörspiel von Jan Wagner. Es sprachen Sonja Beiswenger, Heiko Deutschmann, Rosa Enskat, Mechthild Grossmann, Marek Harloff, André Kaczmarczyk, Jan Mark, Henning Nören, Julian Panknin, Rainer Philippi, Maja Schäfermeier und Johanna Schwertfeger. Es spielten Kalle Kalima, E-Gitarre, Dirk Rotbrust, Perkussion, Komposition Sven Ingo Koch. Ton und Technik Eva Pöpplein und Roman Weingart. Regieassistenz Hanna Steger. Regie Leonard Koppelmann. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2017. Redaktion Sabine Küchler.